richten Sie es sich so ein, dass Sie für eine halbe Stunde nicht gestört werden können. Nehmen Sie eine Position ein, welche für Sie möglichst bequem ist. Im Sitzen oder im Liegen. Achten Sie darauf, dass Arme und Beine parallel zueinander liegen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, darauf zu achten, dass zum Beispiel Ihr Gürtel Sie nicht einengt. Legen Sie Ihre Brille auf die Seite oder öffnen Sie zum Beispiel den obersten Hemdknopf. Dann rücken Sie sich so zurecht, dass Sie für ungefähr eine halbe Stunde in dieser Stellung verweilen können, ohne sich bewegen zu müssen. Und während Sie noch die letzten Bewegungen ausführen, damit Sie auch wirklich bequem daliegen oder sitzen können, fällt es Ihnen sehr leicht, sich auf diese Klänge und meine Stimme zu konzentrieren. Und das ist auch das Einzige, was es für Sie zu tun gibt. Diesen Klängen und meiner Stimme zu folgen, sich von beiden leiten zu lassen. Ein Hineingleiten in eine angenehm tiefe Ruhe, wo keine Aktivitäten mehr nötig sind. Und wenn Ihre Augen jetzt noch geöffnet sind, können Sie sich jetzt langsam schließen. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass noch einige Gedanken da sind, dass Sie Mühe haben, sich zu konzentrieren. Das ist natürlich und passiert fast allen Leuten. Sie können sich einfach vorstellen, dass die Gedanken wie Wolken am Horizont an Ihnen vorbeiziehen. Sie sind zwar da, aber Sie brauchen sie jetzt nicht weiter zu beschäftigen. Einfach vorbeiziehen lassen. Denn Sie dürfen da sein. Und so können Sie mir auf einer kurzen Reise durch Ihren Körper folgen. Sie können locker und entspannt spüren, wie die Füße und Beine aufliegen. Wie sich das Gesäß anfühlt. Welche Berührungen die anderen Körperteile mit der Unterlage machen. Zum Beispiel der Rumpf oder die Arme. Oder die Hände. Sie können bereits jetzt spüren, wie anders Ihr Körper sich anfühlt. Vielleicht schwerer oder irgendwie nicht beschreibbar. Irgendwie anders als noch vor wenigen Minuten. Natürlich auch sein, dass sich Entspannung auf eine ganz andere Art bemerkbar macht. Zum Beispiel durch ein Gefühl der Weichheit, und sie können es sich erlauben, ihren ganzen Körper, dort, wo er seine Unterlage berührt, nochmals zu spüren. Sicher und entspannt. Die Atmung. Wie ein Hineinwiegen in noch tiefere Ruhe. Das Ein- und das Ausatmen. Ein- und Ausatmen. Langsam und regelmäßig einatmen und ausatmen. Oft gelingt die Aufmerksamkeit auf die Atmung noch besser, wenn man sich dabei einen Ton denkt. Wie bei einer ganz einfachen Kindermelodie. So für das Einatmen und Ham für das Ausatmen. So. So, Ham. So, Ham. Mit jedem Ausatmen können auch noch letzte Reste von Anspannung verschwinden. Mit jedem Ausatmen kann sich der Körper ein wenig weicher, ein wenig befreiter anfühlen. Im Brustraum und im Bauch. Und währenddem Sie so ruhig und tief entspannt da sind, können Sie vielleicht irgendwo im Körper den Pulsschlag wahrnehmen. Vielleicht dort, wo er herkommt. Vom Herzen. Oder auch sonst irgendwo im Körper. Vielleicht in den Händen. Und Sie können es genießen, wie zuverlässig, richtig und regelmäßig Ihr Herz schlägt. Ruhig. Richtig und regelmäßig. Irgendwo im Körper der Pulsschlag wahrnehmbar, ruhig, richtig und regelmäßig. Auch wenn Sie den Pulsschlag im Moment nicht spüren, ist dies in Ordnung und ebenfalls ein Zeichen, dass Ihr Herz ruhig, richtig und regelmäßig schlägt. Wenn Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit auf den Bauch lenken, nochmal spüren, wie er sich regelmäßig mit der Atmung hebt und senkt. So kann sich im Innern ein angenehm, wohliges Gefühl von Wärme breit machen. Eine sanfte, ja diskrete Wärme, die von einem Punkt zwischen Bauchnabel und Wirbelsäule ausgeht. Angenehm, wohlig, strömende Wärme. Und dabei kommt vielleicht der Gedanke auf, an eine milde, aufgehende Frühlingssonne mit ihrer zarten Wärme. Von diesem Punkt im Bauch ausgehend kann sich die Wärme langsam auch in beide Beine fortpflanzen. Angenehm strömende Wärme bis hinunter in die Zehenspitzen. Diese Wärme bewirkt eine noch tiefere Entspannung und kann sich auch auf die Hände und Finger übertragen. Beide Arme und Hände, beide Füße und Beine angenehm, strömend warm. Welche Hand sich wohl wärmer anfühlt? Die rechte oder die linke? Der ganze Körper ist jetzt in einem tiefen Entspannungszustand. Und trotzdem können Sie jede Silbe meiner Worte, jeden dieser Klänge kristallklar und deutlich wahrnehmen. Es ist faszinierend, wie diese tiefste Entspannung einhergeht mit einem hohen Grad an Aufmerksamkeit. Eine Art aktive Ruhe oder aktive Entspannung. Währenddem der Rumpf und die Extremitäten sich dem Zustand vollständiger Ruhe nähern, wird auf der Stirn eine leicht kühl sich anfühlende Stelle bemerkbar. Als ob ein sanfter Luftzug über sie strömen würde. Oder ein leicht kühler Herbstwind. Diese leicht kühl sich anfühlende Stelle auf der Stirn kann sich leicht auf den ganzen Kopfbereich ausdehnen und hilft Ihnen, noch näher bei meinen Worten und diesen Klängen zu bleiben. Es ist gut, dass Sie so leicht und vollständig loslassen können. Ich frage mich, woran Sie merken, dass Sie den Zustand tiefster Entspannung erreicht haben. Vielleicht dann, wenn ich aufhöre zu zählen und bei 12 angelangt bin. Es bedeutet für Sie keinerlei Anstrengungen, währenddem ich zähle, den Zeigern einer Uhr, die Sie sehr mögen, zu folgen. Von 1 nach 2, mit dem regelmäßigen Ein- und Ausatmen. Nach 3, so, nach 4. Mit jeder Zahl noch mehr loslassen. Nach 5. Jede einzelne Muskelfaser entspannt und losgelassen. Nach 7. Jede einzelne Zelle mit Energie angefüllt. Nach 8. Wie Frische in den ganzen Kopf hinaufatmen. Nach 9. einfach diesen Zustand genießen. Nach 10 und hellwach nach 11 und bis zum Punkt der tiefsten Entspannung nach 12. Und während der ganze Körper den tiefsten Punkt der Entspannung erreicht hat, können Sie es sich sicher und bequem erlauben, auf Ihr Leben zurückzuschauen. Wie jeder Mensch haben auch Sie eine ganz persönliche, ganz individuelle Geschichte mit einer fast unzählbaren Menge an Erfahrungen. Die allermeisten dieser Erfahrungen waren angenehm und Sie erinnern sich gerne daran. Jetzt. Zum Leben gehören jedoch auch unangenehme Erfahrungen. Und jeder von uns kennt solche, die einen mehr und die anderen weniger. Oft macht es den Anschein, als ob man persönlich vielleicht mehr unangenehme Erfahrungen im Leben gemacht hat als andere. Dabei ist es einfach zu verstehen, dass die eigenen unangenehmen Erfahrungen immer die Grundlage bilden für spätere Fähigkeiten und Stärken, die andere Leute, die von solchen Erfahrungen nicht gefordert wurden, gar nicht entwickeln können. Aus dieser Sicht können sich vermeintliche Schwächen einfach in Stärken verwandeln. Und es kann deshalb auf eine bestimmte Art und Weise angenehm sein, sich auch an solche unangenehme Erfahrungen zu erinnern. Dabei können Sie tief in Ihrem Innern wissen, dass diese unangenehmen Erfahrungen sich nie mehr wiederholen werden. Oft haben diese unangenehmen Gedanken eine Tendenz, sich als dunkle Wolken zu zeigen. Wolken, die aus dem Nichts auftauchen und an einem vorüberziehen. Aber indem dieses tiefe Wissen um deren Nützlichkeit in den Vordergrund tritt, können sich diese dunklen Wolken langsam auflösen und in den Hintergrund treten. So verlieren diese Erfahrungen ihre Bedrohlichkeit und werden zu inneren Stärken. Von heute, so unangenehm sie in der Vergangenheit auch gewesen sein mögen. Und sie können sich Zeit lassen, bis auch die letzten Wolken sich aufgelöst haben. während ich von 12 nach 1 zähle? Können Sie bei jeder Zahl ein Zwölftel des Weges zurückkehren? Mit dem Wissen, dass Sie bei 1 wieder vollständig hierher zurückgekehrt sind. Erfrischt, ausgeruht, voller Energie und vollständig wach und aufmerksam. Von 12 nach 11. Vielleicht schon ein wenig wacher nach 10 und die Aufmerksamkeit auf das Ausatmen richten. Nach 9 und kräftiger ausatmen nach 8. Die ersten feinen Bewegungen in den Händen nach 7 und in den Füßen nach 6. Die Arme ein wenig mehr bewegen und nach 5 nochmals kräftig ausatmen. Nach 4, nach 3, nach 2 und hellwach und präsent nach 1. Lassen Sie sich genügend Zeit, um vollständig hierher zurückzukehren und sich in diesem Raum zurechtzufinden.